Okay, turn with me on this Father's Day to Galatians chapter 4. So blättert an diesem Vatertag zu Galater 4. Galatians chapter 4. Galater 4. And let's begin reading. Wir wollen zu lesen beginnen. In chapter 3. Im Kapitel 3. And we'll go right into chapter 4. Und dann hinüber zum Kapitel 4. Starting with verse 24. Fangen wir beim Vers 24 an. Therefore the law has become our tutor to lead us to Christ. Also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden. So that we may be justified by faith. Damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden. But now that the law has come, we are no longer under a tutor. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Denn ihr alle seid Söhne Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. And all of you who were baptized into Christ have clothed yourself with Christ. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Verse 29. Vers 29. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs to the promise. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach Verheißung Erben. Chapter 4. Kapitel 4. Now I say, as long as the heir is a child, he does not differ at all from a slave, although he is owner of everything. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich in nichts von einem Sklaven, obwohl er Herr über alles ist. But he is under guardians and managers until the date set by the father. Sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Frist. This is the adoption of the ancient days. Das ist die Adoption der alten Tage. Even if your child was born to you, also selbst wenn dein Kind eben geboren wurde, he was also then adopted. Wurde er trotzdem adoptiert. And at the age of 12 or so, so im Alter von 12 Jahren circa, he would receive full rights. Erhielt er die vollen Rechte. Until he was 12 years old, even though he was your blood child. Und eben bis er 12 Jahre alt wurde, das Kind selbst, das also von dir stammte, he was raised by servants. Wurde dennoch von Dienern großgezogen. The father told the servants what to teach the child. Und der Vater sagte den Dienern, was sie dem Kind beibringen sollten. Child was submitted or subservient to the teacher. Und das Kind hatte sich den Dienern unterzuordnen. Den Lehrern. Verse 3. So also we, so waren auch wir, while we were children, als wir Unmündige waren, were held in bondage under the elemental things of the world, unter die Elemente der Welt versklavt. But when the fullness of time came, God sent forth his son, born of a woman, born under the law. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. So that he might redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. Weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, Vater. Now this relationship is awesome. So das ist eine ganz wunderbare Beziehung. That we can call the creator of the universe, nämlich dass wir den Schöpfer dieses Universums, Papa, Father. Papa, Vater nennen dürfen. How many people here pray and call God Papa? Wie viele hier beten und nennen Gott dabei Papa? Papa, Father. Papa, Vater. That you know God in such a way. Nämlich, dass ihr Gott auf solche Weise kennt. He is our Father. Er ist unser Vater. And he's not our father by the adoption that we understand today. Und er ist nicht unser Vater auf der Grundlage der Adoption, wie wir es verstehen heute. He is our father because he has given us birth. Er ist unser Vater, weil er uns geboren hat. He has regenerated us. Er hat uns da erneuert. He has spoken into us. Er hat in uns hineingesprochen. Spoken out of darkness and spoken light into our hearts. Er hat uns quasi mit seinen Worten aus der Finsternis herausgeholt und hat Licht hineingesprochen in unsere Herzen. We have been born again. Wir sind wiedergeboren. And the Holy Spirit lives inside of us. Und der Heilige Geist lebt in uns. And we really are his children. Und wir sind wirklich seine Kinder. And from the depths of our spirit, und von den Tiefen unseres Geistes comes a cry that says, Abba, Father. Kommt der Ruf, der lautet, Abba, Vater. And this relationship we need to nurture. Und diese Beziehung müssen wir ernähren. We need to know that we fellowship with Jesus and the Father. Wir müssen wissen, dass wir Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater haben. Over 100 times in the book of John. Über 100 Mal wird im Johannesevangelium Jesus spoke of the Father. Von Jesus berichtet, dass zum Vater sprach. And he said, now you can go to the Father in my name. Und hat gesagt, nun könnt ihr zum Vater gehen in meinem Namen. And we need so desperately to have this relationship with our Father. Und diese Beziehung zu unserem Vater, die brauchen wir so dringend. That when I get on my knees, dass wenn ich auf die Knie gehe, I am talking to my Papa. Dann spreche ich mit meinem Papa. I'm talking to my Dad. Spreche zu meinem Vater. To my Father. Zu meinem Vater. Not just the Creator. Nicht bloß der Schöpfer. Anyone could have been in one sense the Creator. Auf gewisse Weise könnte jeder der Schöpfer sein. In one sense, right? In gewisser Weise. He's not just an impersonal Creator. Es ist kein unpersönlicher Schöpfer. He is my Father. Er ist mein Vater. You understand? There's such a huge difference here. Versteht ihr das? Da ist so ein riesiger Unterschied darin. The angels know him as Creator. Die Engel kennen ihn als Schöpfer. No angel has ever called God Father. Keiner der Engel hat Gott jemals als Vater bezeichnet. No angel will ever call God Father. Keiner der Engel wird jemals Vater zu Gott sagen. No cherubim who is standing in the presence of God. Kein Cherubim, der in der Gegenwart Gottes sich befindet. Has ever cried, Abba, Father. Hat jemals ausgerufen, Abba, Vater. He is not their father. Er ist nicht ihr Vater. He is their creator. Er ist ihr Schöpfer. But he is our father. Aber er ist unser Vater. When you pray, und wenn ihr betet, pray like this, dann betet folgendermaßen: Our Father. Vater unser. That is so powerful. Das ist so mächtig. Pray like this. Betet folgendermaßen: Our Father. Unser Vater. Now I have a couple things I want to show you from a PowerPoint. Nun, ich möchte euch ein paar Dinge zeigen auf der Leinwand. This is a very famous picture here. Es ist ein sehr bekanntes Bild hier. And they'll bring it up in a second. Wir werden es gleich sehen. Okay, this is just a very famous picture taken in Washington. Can you see this here? Es ist ein sehr berühmtes Bild, das in Washington aufgenommen that wurde. That is President Kennedy sitting behind his desk. Da ist der Präsident Kennedy. Er sitzt hinter seinem Schreibtisch. You see anything special about this picture? Seht ihr irgendwas Besonderes da bei diesem Bild? Anything unusual? Irgendwas Ungewöhnliches? Do you see his little son John sitting under the desk? Seht ihr seinen kleinen Sohn Johannes, der da unter dem Schreibtisch sitzt? He's right under the desk there. Er sitzt da unter dem Schreibtisch. That's his son. Das ist sein Sohn. This is what we're talking about today. Aber von dem sprechen wir heute. We're talking about having a relationship with the Creator of the universe. Wir sprechen davon, eine Beziehung zu haben mit dem Schöpfer des Universums. Who is my Father? Der mein Vater ist. He is my Father. Er ist mein Vater. He doesn't act like my father. Er handelt nicht wie mein Vater. Only nicht nur. He is my father. sondern er ist mein Vater. Now this relationship between John Jr. and John F. Kennedy. Nun, die Beziehung zwischen dem kleinen Johannes und dem John F. Kennedy is much like our relationship to God. Ist unsere Beziehung zu Gott sehr ähnlich. We have access. Wir haben Zugang to the most powerful man in all the universe. Zu dem allermächtigsten Mann oder Wesen im Universum. Go to the next slide. This little boy, dieser kleine Junge, had access to his dad. Hatte Zutritt zu seinem Vater. That nobody had. Niemand hatte diesen Zutritt. Like he had. So wie er es hatte. Access to his father. Er hatte Zutritt zu seinem Vater. The vice president did not have this relationship. Der stellvertretende Präsident hatte diese Beziehung nicht. The vice president was not sitting under the desk. Der Vizepräsident saß nicht unter seinem Schreibtisch. The secretary was not sitting under the desk. Der Sekretär saß nicht unter dem Schreibtisch. If the president came in and the secretary was sitting under the desk. Also wenn der Präsident da hineingekommen wäre und der Sekretär oder die Sekretärin wären unter dem Schreibtisch president gesessen. Kennedy would have said, "What are you doing under there?" Dann hätte der Präsident Kennedy gesagt, was machen Sie Can da? You please not sit there? Könnten Sie bitte hier nicht sitzen? If the president of Russia had come, wenn der Präsident von Russland gekommen and wäre was sitting under the desk, und da unter dem Schreibtisch gesessen wäre, sir, can you please not sit there? Also bitte, könnten Sie hier nicht Platz nehmen? But his son, aber sein Sohn, could sit under his desk, konnte unter seinem Schreibtisch sitzen, and no one would say a word, und niemand würde ein Wort darüber verlieren, because it wasn't the Secretary of Defense, weil das war nicht der Verteidigungsminister only, nicht alleine, it wasn't just the Vice President, es war nicht bloß der Vizepräsident, it wasn't the General, es war nicht der General of the Army, der Armeegeneral, it was his son, es war sein Sohn, his son, sein Sohn, his own son, sein eigener Sohn. And this is the way the angels see us, und so sehen uns die Engel. We see the angels as a vice president, wir sehen die Engel wie den Vizepräsidenten, generals oder wie Generäle, cherubim, seraphim, die Cherubim und die Seraphim, ministering messengers of God, sie sind Diener Gottes. When the angels look at us, aber wenn die Engel auf uns blicken, they see us as children of God. Sehen sie uns als Kinder Gottes, real children, als wirkliche Kinder, by regeneration, durch die Regeneration. Now, how many people saw the you can turn that off. How many people saw the funeral of President Reagan? Wer von euch hat denn beim Begräbnis von Präsident Reagan this zugeschaut? Was the most awesome thing to see. Das war eigentlich das Erstaunlichste dabei, was man sehen konnte. Almost breathtaking. Beinahe atemberaubend. This man was a believer. Dieser Mann war ein Gläubiger. This man brought down communism. Er hat eigentlich den Kommunismus zum Fall gebracht. Gorbachev was there. Der Gorbatschow war da. Every president that was alive was there. Jeder lebende Präsident war dort. I can't imagine giving anyone any more honor than they gave him. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man einem Menschen mehr Ehre zuteil werden lassen könnte, als sie es taten. Margaret Thatcher was there. Die Margaret Thatcher war dabei. She spoke the most wonderful eulogy of President Reagan that I've ever heard. Sie hat eine unglaubliche Rede gehabt für Präsident Reagan, so unglaublich, wie ich sie noch nie gehört habe. Just breathtaking. Einfach atemberaubend. At the end of the whole thing. Und am Ende der ganzen Zeremonie. We're getting this ready, right? We have his son speaks. Spricht dann President. Jeder frühere Präsident. Gorbachev. Gorbachev. The heads of every near. I don't say every country, but many countries in the world. So ich sage nicht von allen Ländern, aber von vielen Ländern in der Welt waren die Staatschefs da. And Michael Reagan gives this testimony. Michael Reading gibt eben dieses Zeugnis ab. Wow. What I loved about what he said. Was mir so gefallen hat an dem, was er gesagt hat. I was chosen. Ich wurde ausgewählt. And our modern idea of adoption. Und unsere moderne heutige Ansicht von Adoption. Also gives a deeper insight into us being children of God. Gibt uns auch einen tieferen Einblick in das, was es heißt, dass wir Kinder Gottes sind. Because as children who are adopted. Weil als Kinder, die angenommen, adoptiert they sind, chosen. Sind sie ausgewählte It didn't Kinder. Just happen, they were chosen. Das ist nicht bloß irgendwie geschehen, sondern sie wurden ausgewählt. And for us, Und für uns, God chose us. Gott hat uns ausgewählt. We are not his children just by accident. Wir sind nicht seine Kinder bloß so zufällig. God is not up in heaven saying, how many kids do I have now? Oh, Gott sitzt da nicht im Himmel und sagt, na, wie viele Kinder haben more wir jetzt? Kids? What am I going to do with all these kids? Noch mehr Kinder? Was werde ich mit all diesen Kindern machen? I have 4.5 billion kids now. Ich habe jetzt 4.5 Milliarden Kinder. No, God chose us in Christ. Nein, Gott hat uns in Christus auserwählt. So this the modern idea of adoption is also a sacred thing. Also diese moderne Ansicht der Adoption ist auch eine heilige Sache. And if I am an adopted child, und wenn ich ein angenommenes adoptiertes I Kind bin, consider myself special. Sollte ich mich als etwas ganz Besonderes sehen. In the same way that Michael Reagan does. So wie es auch der Michael Reagan gemacht hat. Now for those who didn't speak English, I'll just rehearse some of the stuff he said. Nun für die kein Englisch verstehen, ich werde ein paar der Worte wiedergeben, die sagte. He said good evening. Hat gesagt guten Abend. You knew him as governor. Ihr habt ihn gekannt als Regierungschef. As president. Als Präsident. But I knew him as dad. Aber ich kannte ihn als Vater. He gave me a lot of gifts as a child. Er hat mir viele Geschenke gegeben als Kind. He gave me a horse. Er hat mir ein Pferd geschenkt. Gave me a car. Ein Auto. He gave me a lot of things. Er hat mir viele Dinge geschenkt. But there is a gift he gave me. Aber da gibt es ein Geschenk. That I think is wonderful for every father to give a son. Ein Geschenk, von dem ich glaube, dass es ein ganz wunderbares Geschenk ist, das jeder Vater seinem Kind geben kann. When he closed his eyes, als er seine Augen schloss, I realized the gift that he had given me. Da wurde mir klar, welches Geschenk er mir gab. The gift that he was going to be with his Lord and Savior, Jesus Christ. Das Geschenk, das er bei seinem Herrn und Erretter Jesus Christus sein würde. Incredible. Ist das nicht unglaublich? How many people saw that? Wie viele Leute das gesehen haben? That what really amazed me about the whole thing. Was mich wirklich erstaunt hat über das Ganze jetzt. Was that President Reagan for the last 10 years has had Alzheimer's. Dass Präsident Reagan die letzten 10 Jahre circa Alzheimer hatte. And didn't remember who he was. Der wusste gar nicht mehr, wer er war. And it was a number of years ago before. The last time that he was able to say someone's name. Und eben einige Jahre zuvor, bevor er noch in der Lage war, den Namen von jemand zu erkennen und zu sagen. At the end, he didn't really know anybody. Aber am Schluss, da kannte er eben niemanden mehr. And you wonder, why would God put this person through this? Und man fragt sich, warum hat Gott diesen Menschen durch all das hindurchgehen lassen? And it was so clear to me. Und das war für mich so klar. That God was preserving this funeral for this moment in history. Für mich war so klar, dass Gott dieses Begräbnis für diesen Zeitpunkt in der Geschichte vorbereitet hat. I mean, that testimony was so powerful. Dieses Zeugnis war so mächtig. We could have had that testimony years ago. Wir hätten dieses Zeugnis schon vor Jahren haben können. But God's plan is perfect. Aber Gottes Plan ist vollkommen. And for right now. Und gerade für jetzt. Do you know that America is a post-Christian country now? Wisst ihr, dass in Amerika jetzt dass Amerika gegen das Christentum eingestellt ist? It's post, it's after Christianity. Also, pardon, ich übersetze noch mal. Es ist nach dem Christentum jetzt. It is no longer considered to be in the age of Christianity. Es wird also nicht mehr als ein Land in der Christenheit gesehen, oder? Used to be that 40% of Americans went to church on Sunday. Es gab bis zu 40% der Amerikaner, die in den Gottesdienst gingen am Sonntag. Now it's down to 19. Jetzt sind es nur noch 19%. Unbelievable. Unglaublich. America is becoming like Europe. Amerika wird so wie Europa. Where people don't know God. Wo die Leute Gott nicht mehr kennen. People don't know the Creator. Gott kennt, also man kennt den Schöpfer nicht mehr. People are believing every kind of philosophy other than the Creator as my Father. Die Leute glauben an jede andere Philosophie, aber nur nicht an den Schöpfer als meinen Vater. Now let's just read on shortly in Galatians 4 and we'll close. Lesen wir noch kurz weiter in Galater 4 und dann wollen wir abschließen. And let's start with verse 6. Fangen wir beim Vers 6 an. Once again. Nochmals. Because you are sons. Weil ihr aber Söhne seid, do you understand what that means? Wisst ihr, was das bedeutet? We have full privilege. So haben wir haben ein volles Privileg. That means we can sit under the desk. Das heißt, wir können unter seinem Schreibtisch sitzen. We are his sons. Wir sind seine Söhne. Not just a vice president. Nicht bloß der Vizepräsident. A son. Ein Sohn. God has sent forth the spirit of his son into our hearts, crying, Papa, Father. Sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Aber Vater. Vers 7. Therefore you are no longer a slave. Also bist du nicht mehr Sklave, but a son. Sondern Sohn. And if a son, then an heir through God. Wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Now watch the problem. Und schaut euch das Problem nun an. However, damals jedoch, at that time when you did not know God, als ihr Gott nicht kanntet, you were slaves to those which by nature are no gods. Dientet ihr denen, die von Natur nicht Götter sind. Follow me, here's the last verse. Bleibt jetzt dran, da der letzte Vers. But now that you have come to know him, jetzt aber habt ihr Gott erkannt, or rather to be known by God, vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. How is it that you turn back? Wie wendet ihr euch wieder to weak and worthless elemental things, zu den schwachen und armseligen Elementen zurück, to which you desire to be enslaved all over again, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Go to chapter 5 verse 1. Geht zum Kapitel 5 Vers 1. It was for freedom that Christ set us free. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Christ did not set us free. Christus hat uns nicht frei gemacht, so that we can have another form of slavery. Dass wir in eine andere Form der Sklaverei uns hineinbegeben. I didn't leave. Ich habe nicht the bondage that I experienced in the first church that I was in. Ich habe nicht die Knechtschaft, die ich in dieser ersten Gemeinde erlebt habe, to come into bondage in the next church. Verlassen, um wieder in eine Knechtschaft in der nächsten Gemeinde einzutreten. You know, it's interesting. We as Protestants. Es ist schon interessant. Wir als Protestanten. You know, we are the Reformed Church. Wir sind die reformierte Kirche. We are the Free Church. Wir sind die freie Kirche. We know the truth. Wir kennen die Wahrheit. I have seen more bondage. Ich habe mehr Knechtschaft erlebt in the Protestant church. In der protestantischen Gemeinde. Than I ever experienced back in the Roman Catholic church. Als ich sie jemals in der römisch-katholischen Kirche erlebt habe damals. In the particular church I went to. Und zwar in genau der Gemeinde, wo ich ging, wo ich hinging. That particular priest did not teach us freedom in Christ. Dieser Priester damals hat uns nicht Freiheit in Christus gelehrt. But there are priests who do. Aber es gibt Priester, die das machen. And there are Protestant preachers and ministers. Und es gibt protestantische Prediger und Diener, who preach such bondage. Die solch eine Knechtschaft predigen. They should be ashamed of themselves. Sie sollten sich schämen über sich selbst. We have been set free. Wir sind für die Freiheit freigemacht worden. I didn't leave that church. Ich habe diese Gemeinde nicht verlassen. And become a so-called Protestant. Und wurde dann ein sogenannter Protestant. To come under Protestant bondage. Um wieder in protestantische Knechtschaft zu gelangen. And all the nonsense that we see in the Protestant church. Und all diesen Nonsens, den wir dann sehen in der protestantischen Gemeinde. What is the Lord speaking about here? Worüber spricht der Herr hier? We are sons of God. Wir sind Söhne Gottes. This freedom that we have in Christ. Und diese Freiheit, die wir in Christus haben. It's access to God. Bedeutet Zutritt zu Gott it zu haben. Is free access to my Father. Ein freier Zutritt zu meinem Vater. Free access. Freier Zutritt. I am his son. Ich bin sein Sohn. I can sit under the desk. Ich kann unter dem Schreibtisch sitzen. I am the president's son. Ich bin der Sohn vom Präsidenten. I don't work for him like you do. Ich arbeite nicht für ihn, so wie du es tust. You will, vice presidents will come and go. Ihr Vizepräsidenten, ihr kommt und geht. I am his son. Ich bin sein Sohn. And so we are the sons of God. So sind wir die Söhne Gottes. The basis of my relationship with God. Und die Grundlage meiner Beziehung mit Gott. The privilege that I have. Das Privileg, das ich habe, is that I can speak with him. ist, dass ich mit ihm sprechen kann. Do you know what the word children here in Galatians 4 means? Wisst ihr, was das Wort Kind hier in Galater 4 bedeutet? It means a non-speaking baby. Ein nicht sprechendes Baby heißt das. Literally in the Greek. Buchstäblich im Griechischen. It means a non-speaker. Das heißt also ein Nichtsprechender. We were all non-speakers. Wir waren alle Nichtsprechende. We all just kind of, we kind of feared God. Wir haben uns irgendwie vor Gott gefürchtet. And then we did things. Und dann haben wir Dinge gemacht. You know, we lit candles. Wir haben Kerzen entzündet. And we maybe read our Bibles as good Protestants. Wir haben auch vielleicht als gute Protestanten unsere Bibel gelesen. And we went to church. Wir sind in die Kirche gegangen. We sung hymns. Wir haben Lieder gesungen. We gave to the poor. Wir haben den Armen Geld gegeben. We did all these things. Wir haben all diese Dinge gemacht. Except one thing. Außer einer Sache. We never spoke to God as Father. Wir haben niemals zu Gott als unserem Vater gesprochen. We never got on our knees. Wir haben uns niemals hingekniet. And from the heart. Und vom Herzen heraus said, gesagt. Papa, Father. Papa, Vater. Father in heaven. Vater im Himmel. You are my dad. Du bist mein Vater. You have regenerated me. Du hast mich erneuert. You have given me birth. Du hast mich zum Leben gebracht. Your spirit lives inside of me. Dein Geist lebt in mir drinnen. This is what the devil wants to rob us from. Genau von dem möchte uns der Teufel berauben. He wants to turn us back. Er möchte uns da wieder zurückbringen. Go back to the non-speaking age. Zurückbringen in diese Phase, wo wir nicht gesprochen haben. Go back to the impersonal religion. Zurück zu dieser unpersönlichen Religion. Yes, return to a life of dead works. Ja, kehr zurück zu diesem Leben der toten Werke. Isn't this what the prodigal son said? Ist es nicht das, was der verlorene Sohn sagte? When he asked his father for all of his for his inheritance. Als er seinen Vater um all sein Erbe bat. And then a little while later he went away. Und kurze Zeit danach ist er dann weggezogen. To a far country. In ein fernes Land. Spent everything he had. Hat alles ausgegeben, was er hatte. Had nothing left. Und es blieb ihm nichts mehr. Joined himself to a man of that country. Hat sich einem Mann dort angeschlossen im Land. Started working, feeding pigs. Hat angefangen zu arbeiten, hat die Schweine gehütet. And then ate pig food. Und hat auch das Fressen der Schweine gefressen. And then he thought. Und dann hat er sich gedacht, and this is just how we think. Und so denken auch wir. He came to his senses. Er ist zu seinen Sinnen gelangt. What am I eating pig food for? Warum esse ich dieses Schweinefutter? I'm gonna go back to my father. Ich werde zu meinem Vater zurückkehren. I'm gonna go back to my father. Ich werde zurückgehen zu meinem Vater. And I will say, und werde sagen, Father, I have sinned. Vater, ich habe gesündigt. That's good. Das ist gut. Against you and heaven. Gegen dich und gegen den Himmel. That's good. Das ist gut. I am no longer worthy to be called your son. Ich bin es nicht länger wert, dein Sohn genannt zu werden. Is that good? Ist das gut? Take me as your hired servant. Nimm mich auf als einer deiner Diener. It's exactly what the devil wants. Genau das möchte Satan. It's exactly what we do. Genau das machen wir. Father, I have sinned. Vater, ich habe gesündigt. I don't want the responsibility of interacting with you personally anymore. Ich möchte diese Verantwortung nicht mehr haben, mit dir persönlich in Kontakt zu stehen und zu sprechen. I don't want to come and pray, Father. Ich möchte nicht kommen und beten, Vater. I don't like that. Na, das mag ich nicht. I'll just call you Creator. Ich nenne dich einfach Schöpfer. Yeah, God in heaven. Ja, Gott im Himmel. I'll call you El Shaddai. Ja, ich nenne dich El Shaddai. I'll call you everything. Ich nenne dich alles andere. But not Father. Aber nicht Vater. I'll just be a servant. Ich werde einfach ein Diener sein. Of the Most High God. Ein Diener des Allerhöchsten. Yes, I'll be a preacher. Ja, ich werde ein Prediger sein. I'll help in the church. Ja, ich helfe in der Gemeinde. I'll set up chairs. Ich werde die Sessel aufstellen. I'll sing on the worship team. Ich werde mitsingen beim Anbetungsteam. I'll read my Bible. Ich werde meine Bibel lesen. I'll pray. Ich werde beten. I'll fill my life with things I can do for you. Ich werde mein Leben mit Dingen ausfüllen, die ich für dich tun kann. I'll be your servant. Ich werde dein Diener sein. How do you like that? Wie gefällt dir das? And Paul says, you foolish Galatians. Und Paulus sagt, ihr unvernünftigen Galater. Foolish Galatians. Ihr dummen Galater. Why do you go back? Warum geht ihr da zurück? You are sons of God. Ihr seid Söhne Gottes. When we fail, Wenn wir versagen, when we sin, wenn wir sündigen, that's the time to fellowship with our Father. Das ist die Zeit, wo wir Gemeinschaft mit unserem Vater haben. This builds our relationship. Das baut unsere Beziehung auf. When I go before my Father and I speak about it, wenn ich also zu meinem Vater hintrete und darüber spreche, it's the only thing that will release me. Es ist das Einzige, was mich da freisetzen wird. If we walk in the Spirit, wenn wir im Geist wandeln, we will not fulfill the lust of the flesh. Werden wir die Lust des Fleisches nicht vollbringen. What does it not say? Was heißt es hier nicht? Remember that message 6 weeks ago? Erinnert ihr euch an diese Botschaft vor ca. 6 Wochen? What does the verse not say? Was sagt dieser Vers nicht? If you walk in the Spirit, wenn ihr im Geist wandelt, you will not fulfill the lusts of the flesh. Werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. It does not say, es heißt nicht, it will eradicate the lust of the flesh. Es heißt nicht, dass die Begierden des Fleisches ausradiert werden. It says you won't fulfill it. Es heißt, ihr werdet sie nicht vollbringen. We are in Romans 7, a body of death. Wir sind in Römer 7, ein Leib des Todes. We are in a fallen body. Wir sind in einer gefallenen, in einem gefallenen Leib. And until we're raised from the dead into a new body, und bis wir in einen neuen Leib auferweckt werden, we are in a sinful body. Von den Toten sind wir in diesem sündigen Leib. The only thing that can neutralize that, und die einzige Sache, die das neutralisieren is kann, Abba Father, ist das Abba Vater. Is my relationship to my dad. Ist meine Beziehung zu meinem Vater. My relationship to my heavenly Father. Meine Beziehung zu meinem himmlischen Vater. When we pray in Jesus' name, wenn wir im Namen Jesu beten, I don't pray in Jesus' name to Jesus. Ich bete nicht im Namen Jesus zu Jesus. We pray in Jesus' name to the Father. Wir beten im Namen Jesus zu Vater, zu unserem Vater. To the Father. This is my Father. Zu unserem Vater, das ist mein Vater. He cares about me. Er sorgt sich um mich. About everything. In Bezug auf alles. Matthew chapter 10. Matthäus 10. Your Father knows he has numbered the hairs on your head. Euer Vater hat die Haare auf eurem Haupt abgezählt. Numbered them. Er hat sie abgezählt. Your Father cares for a sparrow. Er sorgt sich um den kleinen Spatz. And is interested in every bird, every animal that exists on earth. Und er hat Interesse an jedem kleinen Vogel, an jedem Tier, das auf der Erde lebt. How much more worth are you than them? Um wie viel mehr seid ihr wert als diese? We need to go into this in our hearts. Und das müssen wir verinnerlichen in unserem Herzen. We need to get on our knees. Wir müssen da auf unsere Knie gehen. We need to get alone in Matthew 6. Wir müssen uns in Matthäus 6 zurückziehen, Verse alleine. 6. Vers 6. Go alone into your closet. Geht in eure Kammer alleine. Close the door. Schließt die Tür zu. And pray to your Father in secret. Und betet zu eurem Vater im Geheimen. And your Father who is in secret. Und euer Vater, der im Geheimen weilt, will reward you. Wird euch dann belohnen. He will reward you. Er wird euch belohnen. Do that this week. Mach das diese Woche. Do it today. Mach das heute. Go somewhere alone. Geht irgendwohin, wo ihr alleine seid. Close the light. Schließt das, also dreht das Licht ab. And talk to your heavenly Father. Und sprecht mit eurem himmlischen Vater. Not this the Creator. Nicht bloß zum Schöpfer. Not Almighty God. Nicht zum allmächtigen Gott alleine. Our Father. Unser Vater. Who is in heaven? Der im Himmel ist. Our Father. Unser Vater. This is just awesome. Das ist ganz wunderbar. The liberty that Christ has given us. Die Freiheit, die uns Christus gegeben hat. Is this access to our Father? Besteht in diesem Zugang zu unserem Vater. This has to come by revelation. Und das muss eine Offenbarung sein. We have to trust the Holy Spirit for this. Wir müssen dafür dem Heiligen Geist vertrauen. We cannot let this go by as evangelical information. Wir können das nicht bloß als evangelikale Information auffassen. I have to be on guard with using the word flippantly. Using the word in an Also ich muss Acht geben, dieses Wort einfach leichtfertig zu verwenden. Right. Father. Vater. Oh Father in heaven, thank you for this day. Oh Vater, danke für diesen Tag. Do you know what you're saying? Weißt du, was du you're sagst? Talking to your dad. Du sprichst zu deinem Vater. You're talking to your spiritual dad. Zu deinem geistigen Vater. Father. Vater. This is my father. Das ist mein Vater. Wow. Isn't that awesome? Ist das nicht wunderbar? We really have to pray. Wir müssen wirklich so beten. Go to God today, sometime this week. Geht diese Woche mal zu Gott. And say, Father in heaven. Und sagt, Vater im Himmel. Do I understand what you are? Verstehe ich überhaupt, wer du bist? Does my heart cry out, Abba? Ruft mein Herz aus, Abba? Do I see you as Papa, Father? Sehe ich dich so als Papa, Vater? Do I have the same freedom? Habe ich dieselbe Freiheit, that John Jr. had with his dad? Die dieser kleine Johannes hatte bei seinem Vater? Do I know who I am in light of the cherubim? Und weiß ich, wer ich bin im Lichte der Cherubim? Do you realize that if we could, if one of us could appear before the throne of God right now? Also ist uns klar, wenn einer von uns jetzt plötzlich vor den Thron Gottes treten könnte? And stand there alone. Und alleine dort stünde. With the innumerable amount of angels around. Mit dieser Unzahl von Engeln rundherum. The angels would stand there in awe. Die Engel würden dort stehen. Allerdings erstaunt. We would be in awe. Sie wären völlig erstaunt. Wir wären erstaunt. Praise you, praise you, praise you, God, praise you. Wir preisen dich, Gott. Wir preisen dich. Father, Vater. Call me Father. Vater, nenn mich Vater. Yes, Father. Father. Ja, Vater. Yes. They would be standing there in awe. Die würden dort stehen, völlig erstaunt. Call me Father. Nenne mich Vater. He's never said that to an angel. Das hat er niemals zu einem Engel gesagt. And he never will. Und er wird es auch niemals sagen. 10 billion years from tonight. Von heute an, 10 Milliarden Jahre von heute an. No angel will hear, call me Father. Wird keiner der Engel jemals hören, nenne mich Vater. And when we stand there. Und wenn wir dort stehen werden. And if he would say. Und wenn er sagen wird, call me Father. Nenn mich Vater. Come right up here, son. Komm her, mein Sohn. Just come right. Komm her. The angels are standing there and thinking, wow. Die Engel werden dort völlig verblüfft stehen. Just like the vice president would see little John on the lap of the president. So wie der Vizepräsident den kleinen Johannes da auf den Schoß seines Vaters sitzen sieht. And think, und sich denkt, wow. Father, son. Vater, I will never have that. Das werde ich niemals haben. But we have that. Today. Aber wir haben das heute. The devil wants to steal it from us. Und der Teufel möchte uns das rauben. The devil wants us to turn back. Er möchte, dass wir uns wieder zurückwenden. The devil wants us to say, I only want to be a servant. Der Teufel möchte, dass wir sagen, ich möchte bloß ein Diener sein. No, no. Nein. Christ didn't die to make us a servant. Christus ist nicht gestorben, damit wir Diener sind. Christ died. Christus ist gestorben, so that we could become his children, so dass wir seine Kinder werden können, his sons and his daughters, seine Söhne und Töchter. Let's pray to Father. Beten wir zu unserem Vater. Father in heaven, Vater im Himmel. We thank you this morning. Wir danken dir heute. For being our Father. Dass du unser Vater bist. We want to understand it so much more. Wir wollen noch so viel mehr davon verstehen. We don't want to turn back. Wir wollen uns nicht zurückwenden. To just being servants. Und einfach nur Diener sein. Impersonal. Unpersönlich. Hearing your commands but never interacting. Deine Befehle hören, aber niemals mit dir Gemeinschaft haben. We want to love you. Wir wollen dich lieben. Speak to you. Mit dir sprechen. Tell you how wonderful you are. Dir sagen können, wie wunderbar du bist. Ask you questions. Dir Fragen stellen. Share our thoughts. Unsere Gedanken dir mitteilen. Maybe you're here today, you've never received God as your Father. Vielleicht ist jemand hier und hat Gott noch niemals als seinen Vater angenommen. It's through Jesus Christ, his Son. Es geschieht durch Jesus Christus, den Sohn. Would you like to pray this morning? Möchtest du dann heute beten? Father, if there's somebody here who doesn't know you. Vater, wenn da jemand hier ist, der dich nicht kennt, maybe a Christian. vielleicht ein Christ, who doesn't know you as father as he should, der dich nicht als Vater kennt, so wie er es dich kennen sollte, we pray this morning. Dann beten wir heute. Father in heaven, Vater im Himmel, we want to know you in a deeper way. Wir möchten dich auf tiefere Weise kennenlernen. Thank you for the death of Jesus Christ. Danke für den Tod von Jesus Christus. Fill me with your spirit. Füll mich mit deinem Geist, that I might cry, Abba Father. So dass ich ausrufe, Abba Vater. Strengthen my life. Stärke mich in meinem Leben. Through my fellowship with you. In meiner Gemeinschaft mit dir. In Jesus name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen. Amen.